Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 25. Guten Morgen und nochmals guten Morgen. Es ist so schön, euch Menschen zu dienen und daran zu denken, dass diese Telegram-Botschaften in so viele verschiedene Sprachen übersetzt werden. Englisch, Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch. Es ist erstaunlich. Ich glaube jetzt auch in Polnisch. So viele Menschen werden erreicht. Siehst du, wie gut Gott ist? Machen wir weiter in Vers 27. Hier ist ein weiteres Aber. Was hat er vorher gesagt? Vorher erinnerte er sie daran, dass sie, als sie errettet wurden, keine besonderen Menschen waren, also sollen sie sich auch jetzt nicht zu besonderen Menschen machen. Du siehst, wir alle sind in Christus etwas Besonderes, aber außerhalb von Christus sind wir nichts Besonderes. So steht es in Vers 27. Gott aber hat die erwählt, die die Welt für töricht hält, um die zu beschämen, die sich für weise halten. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Warum ist das so bemerkenswert? Weil man nach den Maßstäben dieser Welt nicht besonders weise sein muss, um qualifiziert zu sein, von Gott in seinem Reich gebraucht zu werden. Weißt du, was ich über das Reich Gottes gelernt habe? Man muss nur bereit sein, sich ihm hinzugeben. Gott wählt nicht die Ausgerüsteten, sondern er rüstet die Auserwählten aus. Sobald du das verstehst, legst du plötzlich nicht mehr so viel Wert auf die Weisheit dieser Welt. Du legst dein ganzes Augenmerk auf die Weisheit Gottes. Ich habe lange Zeit gelitten. Ich habe lange Zeit darunter gelitten, dass ich nicht die gleiche Bildung wie viele meiner Freunde hatte. Ich bin arm aufgewachsen. Ich habe nie eine höhere Ausbildung genossen. In den Augen dieser Welt war ich weder besonders klug noch besonders erfolgreich. Und sehr viele Jahre habe ich darunter gelitten und damit gekämpft. Und dann begann ich, diesen Teil der Bibel wirklich zu verstehen. Ich war Anfang 20. Dieser Abschnitt hat mich so ergriffen. Plötzlich erkannte ich so etwas Kraftvolles. Gott selbst gebraucht nicht die menschlich klugen Menschen, sondern er verwendet diejenigen, die in dieser Welt weder besonders klug noch anerkannt sind. Dann sagt er, um die zu beschämen, die sich für klug halten. Sieh mal, offensichtlich sind diejenigen, die sich für weise halten und diejenigen, die nach Gottes Maßstab weise sind, zwei unterschiedliche Kategorien. Warum ist das so? Weil diejenigen, die tatsächlich nach Gottes Maßstab weise sind, in Demut und in Abhängigkeit von Gott leben werden. Wenn du in Demut und in Abhängigkeit von Gott wandelst, hältst du dich selbst nicht mehr für weise. Du hältst dich nur noch in ihm für weise. Diejenigen, die sich selbst für sehr weise halten, sind in Gottes Augen gar nicht weise. Gott ist so ein erstaunlicher Gott und das Evangelium ist so mächtig, dass Gott diejenigen nimmt, die die Welt nicht gebrauchen kann. Und sieh mal, was da steht. Und Gott erwählte die Geringen und Schwachen, um die Großen und Mächtigen zu beschämen. Fühlst du dich mickrig und kraftlos? Hast du das Gefühl, dass du nichts tun kannst? Hast du das Gefühl, dass deine Vergangenheit dich begrenzt hat? In der Bibel steht, du bist auserwählt, die Großen und Mächtigen zu beschämen. Wie ist das möglich? Indem du dich ihm hingibst und auf ihn vertraust. Als ich das begriffen hatte, wurde mir klar, dass alles, was ich tun muss, darin besteht, ein Leben der Hingabe und des Vertrauens zu führen. Sobald ich ein Leben der Hingabe und des Vertrauens lebe, fließt sein Leben durch mich, seine Kraft wird in mir aktiv. Und zweitens bringt er diejenigen in Verlegenheit, die sich für klug halten, aber in seinen Augen nicht wirklich klug sind. Denn in Gottes Augen sind die wirklich Klugen diejenigen, die sich auf ihn verlassen. Sag mir, gibt es eine größere Weisheit, als ihm zu vertrauen und sich auf ihn zu verlassen? Deshalb hat er gesagt, dass wir wie kleine Kinder werden sollen, damit wir in das Reich Gottes eingehen können. Es ist doch so schön, wenn Gott einfache Menschen benutzt, um seine große Kraft zu zeigen. Wenn wir kein Vertrauen in uns selbst haben, sondern unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, genau dahin müssen wir alle kommen. Das sollte zu einem normalen Lebensstil werden. Schau dich an und hör also auf, dir über deine Vergangenheit Sorgen zu machen und fang an, von deiner Zukunft zu träumen. Morgen müssen wir noch ein bisschen mehr darüber reden. Bis morgen, Leute.